die göttliche komödie von dante die hölle vierunddreißigster gesang diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz vexilla regis prodeunt inferni adversum nos begann zu mir mein führer drum blicke vorwärts ob du's unterscheidest wie sei's daß sich erhebt ein dichter nebel sei's daß auf unsrer hemisphär es nacht wird fernher vom wind gedreht scheint eine mühle ein solch gebäude wähnt ich jetzt zu schauen und schmiegte rückwärts dann mich ob des windes dem führer an weil sonst kein schirm zu finden schon stand ich nur mit furcht setz ich's in verse wo ganz und gar bedeckt die schatten waren durchscheinend wie ein splitter in dem glase flach liegen diese senkrecht stehn die andern bald mit dem haupt bald mit den sohlen oben der dort kehrt bogengleich zum fuß das antlitz als wir bis dahin vorwärts nun gekommen wo es gefiel dem meister das geschöpf mir zu zeigen das so schön einst ist gewesen zog er mich vor sich hin und hieß mich stillstehn und sprach sieh hier den dies sieh hier die stätte wo's dir geziemt mit starkmut dich zu waffnen wie starr und sprachlos ich da bin geworden das frage nicht o leser denn nicht schreib ich's weil allzu schwach dafür jedwedes wort wär nicht traf der tod mich noch blieb ich am leben bedenk jetzt selbst hast du nur etwas einsicht was aus mir ward da beider ich beraubt war des schmerzensvollen reiches kaiser ragte bis zu der halben brust vor aus dem eise und eh würd ich wohl einem der giganten vergleichbar sein als diese seinen armen so sieh nun zu wie groß das ganze sein muß das so gestaltem teile soll entsprechen wenn er so schön war als er jetzt ist scheußlich und hob das aug auf gegen seinen schöpfer muß alles weh von ihm sich her wohl schreiben o welch ein großes wunder es mir deuchte als drei gesichter ich an seinem kopf sah das eine blutrot an der vordern seite und von den andern beiden die sich jenem grad ob der mitte jeder schulter einten sich aneinander schließend wo der kamm sitzt halb weiß halb gelb das nach der rechten hand hin und das zur linken so zu schaun wie jene die dorther stammen wo der nil zu tal stürzt ein mächtig flügelpaar ragt unter jedem hervor wie's so gewaltgem vogel ziemte nie sah ich auf dem meer dergleichen segel gefiedert nicht, nein, wie von fledermäusen war ihre weiß, und mit denselben flatternd ließ von sich aus dreifachen wind er wehen, drob allenthalben der kocyt zu eis fror. Er weinte mit sechs augen, und es troff ihm geträn und blut'ger geifer von drei kinnen, in jedem mund zermalmt er mit den zähnen gleich wie mit einer bresche einen sünder, so daß er ihrer drei so leiden machte. Dem vorn war nichts das beißen im vergleiche mit dem zerkrallen, denn die haut blieb öfters von seinem rücken gänzlich abgeschunden. Die seel am heftigsten gepeinigt droben ist, sprach der meister Judas Ischariotes, das haupt drin und heraus die beine streckend, und von den beiden mit dem haupt zu unterst ist's Brutus, der von schwarzer Schnauz herabhängt, sieh, wie er sich verdreht und keinen Laut gibt. Der andere ist Cassius, der so stark an Gliedern. Doch wieder steigt die Nacht empor, und Zeit ist's, davon zu gehen, weil alles wir gesehen. Den Hals umschlang ich ihm nach seinem Willen, und er darauf wahrnehmend Zeit und Stätte, als eben weit die Flügel auf sich starrten, hing fest sich jetzt an die behaarten Flanken und stieg von Schopf zu Schopf herab, dann zwischen dem dichten Haar und der gefrornen Rinde. Als wir dahin nun kamen, wo der Schenkel sich dreht grad an dem breitsten Teil der Hüfte, wand mit Beschwerd und Mühe mein Begleiter dorthin das Haupt, wo erst die Bein ihm waren, sich klammernd an das Haar, wie wer emporsteigt, so daß ich meint, es geht zurück zur Hölle. Halt dich recht fest an, denn durch solche Stiegen, sprach keuchend wie ein Müder, jetzt mein Meister, ziemt's von so großem Weh sich zu entfernen. Drauf kam er zu eines Felsens Öffnung heraus, und auf den Rand mich niedersetzend, trat neben mich er hin, dann sichern Schrittes. Ich hob den Blick, und Luzifer vermeint ich zu schaun, wie ich ihn erst verlassen, und sah empor ihn seine Beine richten. Und daß ich in Verwirrung jetzt geraten, das mag der Pöbel fassen, der nicht einsieht, an welchem Punkt ich war vorbeigekommen. Steh auf, begann der Meister, denn noch lang ist der Weg und schlimm die Straß, und schon zur Hälfte der dritten Stunde kehrt zurück die Sonne. Nicht eines Schlosses Saal war's, wo wir standen, nein, ein Verlies, von der Natur erbauet, ungleichen Bodens und nur schlecht erleuchtet. O Meister, eh dem Abgrund ich entrinne, sprach ich, nachdem ich mich emporgerichtet, erzähl ein wenig mir, mich zu enttäuschen. Wo ist das Eis? Wie ist der umgestürzt so? Und wie hat nur vom abend in den morgen die sonne sich versetzt in wenig stunden und er zu mir du glaubst an noch dich jenseits des mittelpunkts wo ich ans haar des schlimmen lindwurms mich hing der mitten durch die welt bohrt doch warst du's nur so lang als ich hinabstieg da ich mich wandte kamst vorbei am punkt du nachdem sich allerseits die lasten hinziehn und weilst jetzt unter einer hemisphäre der gegenüber die vom großen festland bedeckt hinsterben sah auf ihrem gipfel den mann der sündlos ward erzeugt und lebte es steht dein fuß auf einem kleinen kreise so der judäka gegenseite bildet hier ist es morgen wenn es dort ist abend und dieser der mit seinem haar als stiege uns hat gedient steckt wie vorher noch immer vom himmel fiel herab auf diese seit er und jenes land das hier empor erst ragte umhüllt aus furcht vor ihm sich mit der meerflut und kam auf unsere hemisphär und wohl ließ das was sich diesseits zeigt hier leer die stätte ihm zu entfliehen und entwich nach oben dort unten ist ein ort so weit entlegen von beelzebub als seine gruft sich ausdehnt und nicht dem auge nur dem ohr bezeichnet ein bächlein ihn das hier herniederrinnet durch einen felsspalt den's gewundnen laufes und mit geringem fall sich ausgewaschen in den geheimen pfad trat mit dem führer ich ein zur lichten welt zurückzukehren und ohne irgend mehr der ruh zu pflegen ging's aufwärts er voran und ich ihm folgend bis ich vom schönen schmuck des himmels etwas wahrnahm durch eine runde kluft zu der wir heraus dann tretend wieder sahen die sterne Ende von Die göttliche Komödie Die Hölle von Dante übersetzt von Philalethes